Er war einer der größten Denker unserer Zeit und ein Mensch, der den Grenzen seines Körpers eine ganze Welt des Geistes entgegensetzen konnte. Die Rede ist von Stephen Hawking. Gefangen im eigenen Körper, doch frei im Universum, stellte er Fragen, die größer sind als wir selbst. Was ist Zeit? Wo beginnt das All? Das folgende Feature zeichnet das Porträt eines Mannes, der trotz schwerer Krankheit die Geheimnisse von schwarzen Löchern erforschte und dabei Millionen Menschen für die Wissenschaft begeisterte. Hello, my name is Stephen Hawking. I was born on the 8th of January, 1942, exactly 300 years after the death of Galileo. However, I estimate that about 200,000 other babies were also born that day. I don't know whether any of them were also interested in astronomy and black holes. Mein Name ist Stephen Hawking. Ich bin am 8. Januar 1942 geboren, genau 300 Jahre nach dem Tod von Galileo. An diesem Tag sind vielleicht 200.000 andere Babys geboren worden. Aber ich weiß nicht, ob auch nur eins von ihnen sich für Astronomie und schwarze Löcher interessiert hat. Alles hinter dem Spiegel. Die kosmische Reise des Stephen Hawking. Feature von Anna-Lila May. Observations indicate that the universe is expanding at an ever-increasing rate. It will expand forever, getting emptier and darker. Beobachtungen zeigen, dass sich das Universum immer weiter ausdehnt. Es wird sich immer weiter ausdehnen und dabei immer leerer und dunkler werden. Obwohl das Universum kein Ende hat, hat es einen Anfang im Urknall. Sollte aber irgendeiner fragen, was war vor dem Urknall, dann sage ich, nichts. Da gab es nichts, wie es nichts Südlicheres gibt als den Südpol. Ich bin der Archetypus eines behinderten Genies. So Stephen William Hawking in einem Interview. Er gilt als Popstar der Wissenschaft und wurde mit seinen Theorien zum Universum und zu schwarzen Löchern weltberühmt. Schon zu Schulzeiten trug Stephen den Spitznamen Einstein. Er wurde von seinen Lehrern als herausragend bezeichnet und verbrachte seine freien Wochenenden damit, erste Computer zusammenzubauen und gepflegte Sherry-Partys zu geben. Ich traf Hawking zum ersten Mal an der Universität, als er gerade sein Diplom machte. Das war der Anfang einer lebenslangen Freundschaft. Und natürlich fragte man mich, ob ich nach seinem Tod die Grabrede in Westminster Abbey halten würde. Cambridge am 16. Oktober 2018. Martin Rees, 1942 geboren, royaler Astronom, Präsident der Royal Society und Freund Hawkins, sitzt eingesunken im tiefen Ledersessel. Well, it's true that many of our best ideas perhaps develop subconsciously. Die besten Ideen entstehen unterbewusst in unseren Träumen. People, we ought to wait while it strikes. Yeah, okay. It didn't stop, so. Yeah. It's going to strike 12. Yeah. Der alles umgebende Raum, gedehnt, gedreht und von Rissen durchzogen. Ständig ist er in Bewegung. I remember coming home late one night from London. Ich erinnere mich noch genau an eine Nacht. Ich kehrte spät nachts von London nach Hause zurück. They turned the street lights out at midnight to save money. Damals schalteten sie immer die Straßenlaternen aus, um Geld zu sparen. I saw the night sky as I had never seen it before, with the Milky Way going right across. Ich sah den Nachthimmel, wie ich ihn nie zuvor gesehen habe. Die Milchstraße war direkt über mir. Ein großer Teil von Hawkings Forschung bezieht sich auf die damals umstrittene Schnittstelle zwischen der Quantentheorie, also der Mikrowelt, und der allgemeinen Relativitätstheorie, Vorgänge im massereichen Universum. Sein Ziel, eine allumfassende Theorie zu finden, die alles von den unendlichen Weiten unseres Universums bis hin zu den winzigen Nanokräften, die innerhalb eines Atoms wirken, miteinander vereinen könnte. Was aber, wenn etwas zwar mikroskopisch klein, aber dennoch sehr schwer, also massereich ist? Schwarze Löcher zum Beispiel haben eine gigantische Masse, die zugleich der Grund für ihre winzige Größe ist. Sie kollabieren unter ihrem eigenen Gewicht und was übrig bleibt, sind Gebilde mit enormer Masse. Wenn Hawking also verstehen wollte, was im Inneren eines schwarzen Loches vorgeht, versuchte er, diese Quantentheorie und die Relativitätstheorie miteinander in Einklang zu bringen. Eine der größten, wenn nicht die größte Herausforderung der Physik des 20. und 21. Jahrhunderts. Well, I think everyone is confident that we understand some things. Ich denke, jeder ist zuversichtlich, dass er vieles aus der ihn umgebenden Welt begreift. Aber niemand glaubt, dass er die grundlegenden Strukturen des Universums verstehen könne. Es ist sehr schwer, vorauszusagen, was Bestand haben wird. Und wir müssen uns fragen, ob es das menschliche Leben ist. Milliarden Tonnen Plasma stürzen mit dir in die Tiefe. Die Wirklichkeit? Du kommst nicht mehr an sie heran. Wie eine Schraube windest du dich nach unten, schneller und schneller werdend. Dunkelheit. Als gäbe es nichts auf der Erde für dich zu tun. Und dann, bevor es dich ganz beherrscht, wirbelt es dich wieder hinaus. Übrig gebliebene Materie, die dich aus diesem schwarzen Loch ins All schleudert. Strahlung, genannt nach dem Physiker Stephen Hawking. Before I got motor neuron disease, I was bored with life. Bevor ich diese Motoneuronkrankheit bekam, langweilte mich das Leben. The prospect of an early death made me realize life was really worth living. Die Aussicht auf einen sehr frühen Tod führte dazu, dass das Leben lebenswert wurde. There is so much one can do, so much that anyone can do. Man kann ganz viel tun, jeder kann viel machen. I have a real feeling of achievement that I have made a modest but significant. Ich habe wirklich ein gutes Gefühl, dass ich eine bescheidene, aber doch wichtige Leistung für die Menschheit erbringen konnte. Of course. Ich bin sehr glücklich zu zeigen, dass man etwas erreichen kann, wenn man es wirklich will. Nach ersten körperlichen Veränderungen sowie beginnenden muskulären Kontrollverlusten unterzog sich der 20-jährige Hawking 1963 ärztlichen Untersuchungen. Als atypisch eingeordnet legte man ihm nahe, Vitamine zu schlucken. Amyotrophe Lateralsklerose, bekannt als ALS. Eine unheilbare Erkrankung, die zum Verfall von Muskeln, Rückenmark und Nervenzellen führt. Das Gehirn ist nicht betroffen. Voraussichtliche Lebensdauer 2 Jahre. Eine tiefe Depression und Nachmittage voller Wagner-Arien folgten. In den kommenden Jahren beendete Hawking seine Doktorarbeit, bekam ein Forschungsstipendium und heiratete Jane Wilde, mit der er 3 Kinder bekam. Stephen Hawking 1992 in einem Interview mit der BBC-Journalistin Sue Lawley für Desert Island Discs. I certainly wouldn't have managed it without her. Ohne meine Frau Jane hätte ich das nicht geschafft. Being engaged to her lifted me out of the slough of despond. Das Gefühl, mit ihr verheiratet zu sein, hat mich gerettet. Jane looked after me single-handed as my condition got worse. Jane hat sich um mich gekümmert, als es mir immer schlechter ging. At that stage, no one was offering to help us. Niemand bot uns Hilfe an. And we certainly couldn't afford to pay for help. Selbst wenn, hätten wir sie uns nicht leisten können. And Und sie beide widersetzten sich den Ärzten. Nicht nur, weil sie weiterlebten, sie hatten auch Kinder. Robert 1967, Lucy 1970 und Timothy 1979. Wie schockiert reagierten die Ärzte? In fact, the doctor that diagnosed me washed his hands of me. Tatsache. Der Arzt, der die Diagnose stellte, gab mich auf. Seiner Ansicht nach gab es nichts, was noch getan werden konnte. Ich aber sei nach der Diagnose nie wieder. Mein Vater wurde mein Arzt und gab mir Ratschläge. Er sagte mir, die Krankheit sei nicht erblich. Jane sorgte sich damals um mich und um unsere zwei Kinder. Und als Tim, das dritte, geboren wurde, hatten wir dann eine Krankenschwester, die sich um mich kümmerte. Aber sie beide sind nicht mehr zusammen. Nach meiner Operation benötigte ich eine 24-Stunden-Betreuung. Und das hat unsere Ehe stark belastet. Wir leben nun beide getrennt. Seit 1968 ist er gelähmt, scheint mit jeder veröffentlichten Arbeit neue Grenzen der Physik zu überschreiten und perfektioniert seine Fähigkeit, im Rollstuhl mit seinen Kindern fangen zu spielen. Ab 1985 kommunizierte er nur noch über einen Sprachcomputer, den er mit seinem Wangenmuskel steuerte. Nie verlor er seinen Blick hinauf zu den Sternen. Mein Ziel ist einfach. Ich möchte das Universum ganz und gar verstehen. Ich möchte wissen, warum es so ist, wie es ist. Und warum es überhaupt existiert. 1974. Stephen Hawking macht die Entdeckung, dass schwarze Löcher Strahlung aussenden und stößt damit bei Physikerkollegen auf heftigen Widerstand. Bald sah man jedoch ein, dass ein schwarzes Loch, wie alle anderen heißen Körper, Gammastrahlen von sich gibt. Die Hawking Radiation. Gigantische Spiralarme, wirbelnde Tänze aus Licht, Staub und Gas. Ein Strahl in Energie umgewandelte Materie, Vergänglichkeit. Du befindest dich in sich ständig ändernden Windungen und Kräuselungen der Raumzeit. Erinnerst du dich? Bin ich ihr entkommen? Man kann ihr nicht entkommen. Man kann die Raumzeit nicht einfach mit einem Papiertuch wegwischen wie verschüttete Milch. All diese Lichtpunkte, Wärme, Tiefe, Fallen, Kometen, Sonnen, Räume auf Millimeterpapier. Der Himmel ist ein Märchen für Leute, die sich im Dunkeln fürchten. Der Experimentalphysiker Jeff Steinhauer hat Jahrzehnte später in seinem Labor am Technion Institute of Technology im israelischen Haifa ein schwarzes Loch gebastelt. Mit Magnetspulen, Lasern und Spiegeln hat er ein schwarzes Loch simuliert, um die Hawking-Strahlung zu beweisen und das Verhalten eines Partikels am Rande des schwarzen Lochs zu simulieren. Es gelang ihm in seiner inszenierten Variante eines schwarzen Lochs, die Hawking-Strahlung zu beobachten. Zum ersten Mal konnte damit nachgewiesen werden, dass ein schwarzes Loch eben doch Partikel entwischen lässt und nicht, wie bisher vermutet, alles in sich aufsaugt. Schwarze Löcher sind also nicht schwarz, sondern leuchten von innen heraus. But what is much more interesting is that black holes aren't completely black. Aber was viel interessanter ist, ein schwarzes Loch ist nicht komplett schwarz. They send out particles and radiation at a steady rate. This causes a black hole to evaporate slowly, but what eventually happens to the black hole and its contents is not known. Die schwarzen Löcher senden Strahlung aus. Das heißt, die schwarzen Löcher verdunsten sehr langsam. Was in diesem Zusammenhang mit ihnen passiert, ist derzeit noch nicht bekannt. Was aber geschieht mit den Dingen, die in einem schwarzen Loch verschwinden? Wie ein Astronaut zum Beispiel. The rest mass energy of the astronaut Was von seiner Masse übrig bleibt, wird recycelt und kommt als Strahlung wieder heraus. Aber der Astronaut selbst oder die Teilchen, aus denen er besteht, werden nicht wieder herauskommen. Bleibt also die Frage, was passiert mit ihnen? Werden sie zerstört oder gelangen sie in ein anderes Universum? Das würde ich gerne noch herausfinden, aber nicht, indem ich selbst in ein schwarzes Loch springe. Hawking vertraut seiner Intuition weit mehr als der Mathematik. Zeitreisen sind physikalisch nicht verboten, so Hawking. Was geschieht jedoch, wenn ein Zeitreisender die Werke Shakespeares in die Vergangenheit trägt und sie dem Dichter überlässt? Wer wäre dann der Autor? Kann ein Zeitreisender seine eigene Gegenwart ändern, indem er seine Vergangenheit umschreibt? Hawking entwickelt die Chronologieschutzvermutung. Mit ihr konstruiert der Physiker einen theoretischen Rahmen, welcher Zeitreisen unter gewissen Kriterien verbietet. Ohne mathematische Beweise stützt er sich dabei ausschließlich auf seine Intuition. I think we don't know. I mean, I think, wir wissen es nicht genau. Der Kalender ist für den Alltag ausreichend. On the scales. Wir aber betrachten drei Raumdimensionen und eine zeitliche. Fügt man dem Ganzen weitere Dimensionen hinzu, wird es kompliziert. 1953. Blasse Jungs mit großen Erwartungen. Du bist 11. Meine Welt waren die Bücher, exotische Länder, unlösbare Spiele, meine ersten Gedankenflüge. Ich würde sagen, ich bin introvertiert, aber meine Schwierigkeiten in der Kommunikation haben mich dazu gebracht, mir selbst zu vertrauen. Du warst ein ruhiges Kind, ein Alleingänger. All das andere, das laute Geschrei, das Herumtoben, das hatte etwas Dümmliches. Du warst in einer Wüste, isoliert. Ein exzentrischer Streber, der zu schmächtig war, um seine schicke neue Schuluniform auszufüllen. Einmal wettete ein Mitschüler eine ganze Tüte Bonbons, dass aus mir nie etwas Gescheites werden würde. Ich weiß nicht, ob diese Wette entschieden wurde. Und wenn, wer sie gewonnen hat. Ich lehne mich in den Sessel meiner Zeitmaschine. Die Federung quietscht. Wo willst du hin? In die Oberstufe, zu Luke. Luke? Logical Uniselector Computing Engine. Luke. Erfindest du jetzt deine Freunde? Später hatte ich Freunde. Schlaue Jungs, eine Clique. Wir bauten damals einen Computer zusammen. Luke. Eine Meisterleistung. War es. Denn zur damaligen Zeit gab es kaum Computer. Das Verteidigungsministerium von England hatte einen, sonst kaum jemand. Wir nahmen Teile einer alten Telefonvermittlung und bauten daraus ein komplexes Labyrinth elektrischer Verbindungen. Luke, recht primitiv, aber funktionabel. Lange nachdem wir die Schule verlassen hatten, fand man Luke in einer Schachtel und warf ihn weg. Ein traumheller Raum von Möglichkeiten eröffnet sich, bevölkert von mutigen Astronauten mit kurzgeschnittenen Haaren. Um sie herum ein magischer Zirkel aus Neutronensternen, rotierenden Universen und kosmischen Strings. Lange fadenförmige Energiekonzentrationen früherer Universen. Dort sind Zeitreisen möglich. Trotz Hawkings Chronologieschutzvermutung gab es immer wieder Ideen, Zeitmaschinen zu bauen. Die Reise beginnt mit Lichtgeschwindigkeit am Ende eines Wurmlochs, die Größe eines Atoms. That's a speculation. Many people have had these speculations, but they are not confirmed. Das ist nur eine Spekulation, wie viele Menschen sie haben, aber nichts ist bewiesen. Es gibt einfach keinen Beweis, dass diese Wurmlöcher existieren. There is no evidence that wormholes exist. In seinem Buch eine kurze Geschichte der Zeit, beschreibt Hawking unter der Überschrift Der Zeitpfeil etwas, das die Vergangenheit von der Zukunft unterscheidet. Er hinterfragt die scheinbare Selbstverständlichkeit, dass die Zeit ausschließlich in eine Richtung, nämlich vorwärts, läuft. Die Naturgesetze aber kennen keinen Unterschied zwischen der zeitlichen Vorwärts- und Rückwärtsrichtung. So sei es durchaus denkbar, dass wir uns nicht nur an die Vergangenheit, sondern auch an die Zukunft erinnern könnten und dass sich unser Universum irgendwann nicht weiter ausdehnt, sondern wieder in sich zusammenstürzt. Als man Hawking 1979 zum Professor des Lukasischen Lehrstuhls für Mathematik in Cambridge ernannte, wurde aus dem sonderbaren Streber zu Schulzeiten ein eigenwilliger Professor, der das Leben in all seinen Facetten auskostete. Er ließ Journalisten bei einer Pressekonferenz warten, um lieber ein Rockkonzert der Band Status Quo zu besuchen. 2003 warf man ihm unprofessorales Verhalten vor, als er in einem Lapdancing-Club in London zu Abend aß und sich 5 Stunden lang an der Tänzerin Tiger erfreute. Well, we think that the Big Bang created radiation. Wir denken, dass der Urknall Strahlung, Atome und andere Partikel ohne elektrische Ladung hervorbrachte. Don't interact very much, but this swarm of particles. Diese Partikel reagieren nicht mit Umliegendem, sind aber enorm wichtig, um die Struktur unserer Galaxie zu verstehen und warum diese so wurde, wie wir sie heute kennen. In the form of these dark, invisible particles, as there is in atoms. Es gibt unendlich viele dieser kleinen, unsichtbaren Teilchen, viel mehr als es in Atomen gibt. Map out the density of dark matter, just as if you're mapping the weather, you may. Du könntest eine Galaxiekarte anfertigen, ähnlich wie eine Wetterkarte. Um die dunkle Materie darzustellen, hättest du verschiedene Konturen, Druckgebiete. Come in. Hawking war ein leidenschaftlicher Befürworter der Viele-Welten-Interpretation. Diese würde zugleich die Störung in der Abfolge von Ursache und Wirkung bei Zeitreisen ausgleichen und Zeitreisen damit in den Bereich des Möglichen rücken. Diese These der Quantentheorie besagt, dass sich ein Universum in so viele neue Universen aufspalten könne, wie ein Ereignis neue Resultate bietet. So ist jedem möglichen Resultat eine Existenzgrundlage geboten. Damit wagte Stephen Hawking, die Totalität der menschlichen Existenz anzuzweifeln. Es könnte alternative Universen geben mit völlig neuen physikalischen Gesetzen. I don't regard myself as cut off from normal life. Ich sehe mich nicht als ein Mensch, der vom normalen Leben abgeschnitten ist. And I don't think people around me would say I was. Und ich denke auch nicht, dass Menschen, die um mich herum sind, sagen würden, ich sei es. I don't feel a disabled person, just someone with certain malfunctions of my motor neurons. Aber ich denke, dass ich mit einigen Einschränkungen meiner Nerven und Muskeln leben muss. I suppose my life can hardly be described as usual, but I feel it is normal in spirit. Mein Leben ist kein gewöhnliches Leben, aber ich fühle im Geist, es ist normal. I need discussion with other people to stimulate me. Ich benötige die Diskussion, weil sie mich anregen. The mere fact of having to organize my thoughts so that I can explain them to others. Da bin ich gezwungen, meine Gedanken zu organisieren, denn nur so kann ich meine Ansichten anderen erklären und mir selbst neue Perspektiven öffnen. I couldn't carry on with my life if I only had physics. Würde ich nur die Physik haben, wäre ich nichts im Leben. Like everyone else, I need warmth, love and affection. Wie jeder andere Mensch auch, benötige ich Wärme, Zuwendung und Liebe. In einer anderen Welt würde er ein Mann sein, der die Bühnen rund um den Globus beschreitet und ohne Zeitverzögerung mit seinen Mitmenschen kommuniziert. Aber in diesem Universum brauchte Hawking oft eine längere Vorbereitungszeit für Interviews, um die Antworten mit Hilfe der Bewegung seines Wangenmuskels in einen Sprachsynthesizer einzugeben, wo sie dann durch die inzwischen berühmte Computerstimme ihren Weg nach außen fanden. Der Grund, weshalb Stephen so berühmt wurde, war der Kontrast zwischen dem Eingesperrtsein in seinem Körper und seinen großartigen Gedanken über den Kosmos. Wenn er gleichermaßen als Naturwissenschaftler gearbeitet hätte, sagen wir in der Genetik, er hätte vermutlich nie diese große öffentliche Anerkennung gefunden. Es ist rätselhaft in seiner Gestalt, das Universum. Wäre das Universum eine Donutform, dann... In Paris sind Physiker der Meinung, der Raum im Universum hätte die hochkomplizierte Struktur eines 12-flächigen Gebildes. Erinnerst du dich? Das würde bedeuten, wenn ich mich jetzt beeile und das Universum durch eine Seite verlasse, dann trete ich unmittelbar durch eine andere Seite wieder ein. Ich trete auf der Stelle. Unendlichkeit. If the universe is infinite, which is possible, then of course every option occurs repeatedly. Wenn das Universum unendlich ist, was ja sein kann, dann gibt es alles mehrmals. Und von uns gibt es dann auch Kopien. Dann hat jede Handlung, jede Begegnung unendlich viele Möglichkeiten. All diese Möglichkeiten sind irgendwo manifestiert. Wenn wir also denken, falsch gehandelt zu haben, hat irgendwo eine Kopie von uns die richtige Entscheidung getroffen. Aber das ist weit hinter dem Horizont. Wer oder was hat unseren Protagonisten an diesen Ort geführt, zu dieser Radiowelle? War es durch die Kollision eines Paralleluniversums? Oder brachte ihn das Raumschiff Enterprise, wo er zu Lebzeiten mitspielte? Eine schwache Leistung. Mein IQ ist 280. Stephen Hawking! Der klügste Mensch der Welt. Was machen Sie hier? Ich wollte mir euer Utopia ansehen, aber es handelt sich mehr um einen Obstsalat. Ich habe das Angebot sofort angenommen. Einfach, weil es Spaß macht. Und die Simpsons waren das Beste im amerikanischen Fernsehen. Die waren lustig. Und so kam es, dass mich mehr Menschen durch die Simpsons kennenlernten als durch meine Wissenschaft. Sternenklarer Himmel. Dunkelheit. Kosmische Vergessenheit. Die Stille ist jetzt weniger präsent als nach seinem Tod. Das Wetter ist klar. Man kann die Erde sehen und um sie herum eine Vielzahl matt leuchtender Sterne. Die Sterne waren also noch da. All diese Millionen kleinen Lichtpunkte in einer unwirklichen Atmosphäre. Die kleinsten unter ihnen wirkten wie Grenzsteine der Horizonte und die Fernen winkten einander zu. Inmitten dieses umhüllten Raumes, fernab der Alltagsperspektive, glitt sein Leben wie ein länglicher Schatten an mir vorbei. Ich begriff, dass sein Dasein nicht aus zählbaren Stunden, Minuten, Sekunden bestand. Wie einen steinernen Vorhang legen die Menschen Zahlen und Formeln über ihre Geschichten. Es gibt keinen Anfang, kein Ende. Ist das deine Geschichte? Der berühmte Kosmologe Stephen Hawking starb am 14. März 2018 im Alter von 76 Jahren. Am 15. Juni wurde ich in London beigesetzt, ob dabei, wie erwartet, auch Zeitreisende aus der Zukunft anwesend waren, weiß ich nicht. Wenn man meiner Theorie glauben mag, lebe ich weiter. Nicht in einem anderen Universum, sondern an verschiedenen Orten, jenseits dieses Universums. Hello, my name is Stephen Hawking. Alles hinter dem Spiegel. Die kosmische Reise des Stephen Hawking. Feature von Anna-Lila May. Es sprachen Ulrike Krumbiegel, Petra Hartung und David Bennent. Mit Originaltönen aus dem Interview mit Stephen Hawking von Sue Lawley, geführt für die BBC 1992. Redaktion Ulf Köhler. Ton Holger König. Schnitt Hans-Peter Runert und Christian Grund. Regieassistenz Dagmar Palowski. Regie Ulf Köhler. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2019.